Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Es geschah in Berlin. Der RIAS-Hörspiel-Krimi lief zwischen 1951 und 1972, ganze 499 Folgen lang. Hörer der ersten Stunde war unser Erinnerungshelfer Horst Bosetzky, gebürtiger Westberliner und selbst erfolgreicher Krimiautor. Schönen guten Morgen, Herr Bosetzky. Ja, hallo. Über den Daumen gepeilt, wie viele der 499 Folgen haben Sie selbst gehört? Na, ich schätze doch mal so 200 werden es gewesen sein. Die ersten 200. Ja, ist auch bei uns in der Familie üblich. Dann haben wir alle auf dem Teppich gelegen, auf dem Sofa gesessen und dann, es geschah in Berlin, gehört. Ja. Und irgendwann sind Sie dann diesem Hörspielkrimi entwachsen und haben studiert. Das ist ja auch eine ganz interessante Zahl, 499 Folgen. Viele Hörer werden sich fragen, warum gab es denn nicht wenigstens noch eine 500. Jubiläumsausgabe? Die konnte Autor Werner Brink leider nicht mehr vollenden. Er ist 1972 gestorben und damit war dann auch die Krimireihe zu Ende. Wir werden seine letzte 499. Folge gleich hören. Herr Bosetzky, man kann Werner Brink eigentlich nicht genug dafür bewundern, diese Reihe über 20 Jahre lang gestaltet zu haben. Was ist für Sie als Schriftsteller, der Sie ja selber sind, die größte Leistung an seiner Arbeit? Ja, sein Durchhaltevermögen und dass er nicht in Bonnies Ranch, also in der Psychiatrie gelandet ist. Also er hat ja immer die Kleinkriminalität am Wickel gehabt, kein Mord und kein Sprengstoffanschlag und so. Immer nur die Kleinkriminalität, da die Zitronen immer weiter auszuquetschen und das jahrelang. Und manchmal hat er auch selbst Plagiat, bleibt sich's wieder übrig. Er hat sich alles Neues ausgedacht, das ist wirklich zu bewundern. Also man freut sich, wenn man so einen Auftrag hat, natürlich über die regelmäßig eingehenden Gelder. Aber es ist schon eine Qual. Ich habe ein paar Mal so eine Kolumne für eine Berliner Zeitung gehabt, jahrelang. Und letztendlich war ich froh, dass ich da nicht mehr schreiben musste. Also 20 Jahre lang hat Werner Brink das durchgehalten. Auf der anderen Seite gab es auch durchaus Kritiker, die diese Reihe kritisiert haben, die bemängelt haben, dass Werner Brink sein Werk komplett in den Dienst der Polizei gestellt hat. Seine Hauptfigur Kommissar Z war ja so eine Art Übervater, der eigentlich immer Recht hatte. Wir werden das auch gleich nochmal hören in der letzten Folge. Lag das daran, dass sich die Polizei sonst vermutlich nicht eingelassen hätte auf so eine Geschichte? Ja, ich will es mal ganz holzschnitthaft sagen. Links sind die Schriftsteller, die Linken, und ganz weit rechts war die Westberliner Polizei. Und ich sollte einmal aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden, weil ich zu links war und eine der höheren Polizeibeamtinnen unbedingt verlangt hat, dass man mich sie Radikalerlass hinauswirft, weil ich im Hörsaal zu viel erzählt habe, was der Polizeiführung, der sehr, sehr rechten Polizeiführung, und der Insenator Neubauer war genauso schlimm. Das hat denen nicht gepasst. Aber ich bin drin geblieben. Man hat ja auch dann seine Unterstützer, wie das heute heißt. Und es hat mich im Grunde gefreut, dass ich das durchgehalten habe. Also, aber würden Sie sagen, dass Werner Brink mit der Kriminalpolizei zusammengearbeitet hat, das geht in Ordnung? Das war einer guten Sache, das diente einer guten Sache? Ja, sicherlich. Prävention ist ja eine schöne Sache, aber von der Schriftstellerinnung damals, da wird er keine guten Karten gehabt haben. Bei der Westberliner Polizei war das anders, da war Werner Brink hoch angesehen. In der letzten Ausgabe vor seinem Tod hat sich Werner Brink mit der Jugendkriminalität in Westberlin beschäftigt. Das war ein Thema, dem er sich auch öfter gewidmet hat in dieser Reihe. Sein Kommissar Z macht sich jetzt also noch einmal ans Werk, um einen Fall aufzuklären. In der 499. und auch letzten Folge der RIAS-Krimi-Reihe Es geschah in Berlin vom September 1972. Die Ausstrahlung damals begann mit einem Nachruf auf den Autor.